Schillers Briefwechsel mit Carner, Teil 2, Weimar, 15. Dezember 1788. Eben empfange ich dein Paket, und ohne es lesen zu können, weil sogleich die Post geht, antworte ich dir, entweder soll's im Merkur oder in der Thalia erscheinen, oder lieber gleich in der Thalia. Der Merkur würde es auf einige Monate zurückschieben, und wegen der Bezahlung müsste erst akkordiert werden. In der Thalia bezahle ich dir's, wie ich selbst bezahlt bin, nur müsstest du warten mit dem Gelde bis zu Ende des Jänners oder Anfang des März, weil das, was ich mir nächste Woche von Göschen zahlen lasse, schon im höchsten Grade bestimmt ist und seinen Herrn hat. Das wird dir im Ganzen einerlei sein. Gedruckt siehst du es in der Mitte des Jänner. Wegen Gibbon will ich mit Wieland reden, und was die Memoir anbetrifft, dazu bin ich jetzt wie vormals sehr geneigt. Zweckmäßige Auszüge daraus für Journale kosten eigentlich weit mehr Mühe, als ich zu dieser Arbeit bestimmen kann, und berechtigen das Publikum auch zu strengeren Forderungen. Hauptsächlich aber geht der Vorteil eines großen, fortlaufenden Werks verloren, um den mir's eigentlich zu tun ist. Hingegen ist es zu erwarten, dass es ein lesbares Buch werden wird, wenn in jedem Bande eine angenehme Mannigfaltigkeit herrscht und, wie ich im Sinne habe, jeder von einem Discours historique über das Enthaltene in einem philosophischen Gesichtspunkt und lebhaften Stil vorgetragen, begleitet wird. Diese Entreprise wird nun umso notwendiger für mich, da sich etwas ereignet hat, was ich dir in instanti verkündigen muss. Du wirst in 2 oder 3 Monaten aller Wahrscheinlichkeit nach die Nachricht erhalten, dass ich Professor der Geschichte in Jena worden bin. Es ist fast so gut als richtig. Vor einer Stunde schickt mir Goethe das Reskript aus der Regierung, worin mir vorläufige Weisung gegeben wird, mich darauf einzurichten. Man hat mich hier übertölpelt, Vogt vorzüglich, der es sehr warm beförderte. Meine Idee war es fast immer, aber ich wollte wenigstens 1 oder 1 Jahre zu meiner besseren Vorbereitung noch verstreichen lassen. Eichhorns Abgang aber macht es gewissermaßen dringend und auch für meinen Vorteil dringend. Vogt sondierte mich an demselben Abend, ging ein Brief an den Herzog von Weimar ab, der just in Gotha war mit Goethe. Dort wurde es gleich mit ihnen eingeleitet, und bei ihrer Zurückkunft kam's als eine öffentliche Sache an die Regierung. Goethe beförderte es gleichfalls mit Lebhaftigkeit und machte mir selbst Mut dazu. In dem Reskript, das an ihn gerichtet ist, wird gesagt, dass von den übrigen 4 Höfen schwerlich Schwierigkeiten gemacht werden und die Sache also ziemlich entschieden sein würde. So stehen die Sachen. Ich bin in dem schrecklichsten Drang, wie ich neben den vielen, vielen Arbeiten, die mir den Winter bevorstehen und des Geldes wegen höchst notwendig sind, nur eine flüchtige Vorbereitung machen kann. Rate mir, hilf mir. Ich wollte mich prügeln lassen, wenn ich dich auf 24 Stunden hier haben könnte. Goethe sagt mir zwar Docendo discitur, aber die Herren wissen alle nicht, wie wenig Gelehrsamkeit bei mir vorauszusetzen ist. Dazu kommt nun, daß mich der antritt der professur in allerlei neue unkosten setzen wird, lehrsaal und dergleichen nicht einmal gerechnet. Magister Philosophiae muß ich auch werden, welches nicht ohne Geld abgeht, und dieses Jahr kann ich wegen der Zeit, die mir aufs Studieren draufgeht, am wenigsten verdienen. Freilich wird es heller hinter dieser trüben Periode, denn nun scheint sich doch mein Schicksal endlich fixieren zu wollen. Ich beschwöre dich, schaffe mir Rat und Trost, und mit dem baldigsten. Denke für mich und schreib mir auch einen Plan, wie du glaubst, dass ich am kürzesten mit meiner Vorbereitung zum Ziele kommen werde. Ich habe nur die halbe Zeit vom Januar bis in die Mitte des April. Adieu. Ich erwarte mit Ungeduld deine Antwort. Grüße mir die Weiber herzlich. S.